Allen, die noch nicht genau wissen, was Moodle überhaupt ist, möchte ich in dieser kleinen Präsentation einen kleinen Einblick geben. Zuallererst möchte ich jedoch Thomas Lasic von den Moodle Headquarters danken, dass er mir seine Präsentation für diesen Zweck überhaupt erst bereitgestellt hat. Moodle ist eine Online-Lernplattform. Das Wort Moodle ist ein Akronym und steht für Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Wird in Deutschland auch häufig als Online-Lernumgebung, als LMS bezeichnet. Was ich viel schöner finde als Definition ist eigentlich das englische Verb to Moodle, was ein angenehm unterhaltsames Tüfteln ist. Im Ruhrgebiet gibt es das Wort ummodeln, wenn man etwas umbaut, wenn etwas also für seine Zwecke nicht ganz genau passend ist, dann nimmt man etwas, was schon da ist und verändert es, damit es passt. Das scheint damit auch zusammenzuhängen. Also Moodeln ist so ähnlich wie frickeln, herumprobieren und herummodeln. Und das ist eigentlich das, was Moodle ausmacht. Häufig lernt man nämlich so am besten und die Lernplattform Moodle bedient sich dieses Konzeptes auch. Das Schöne ist, Moodle ist so einfach wie Lego. Ich gehe mal davon aus, dass jeder, der sich diese Präsentation ansieht, schon mal so einen Lego-Stein in der Hand gehabt hat. Vielleicht einige von Ihnen auch in der letzten Zeit. Bei mir ist das einige Wochen erst zurück, dass ich mit meinem Patenkind ein paar Sachen so zusammengebaut habe. Wenn man Moodle sich als Lego vorstellt, dann muss man sozusagen sagen, dass eine Moodle-Installation, es gibt ganz viele, dass eine Moodle-Installation vergleichbar ist mit so einer Basisplatte von Lego, auf die man dann anschließend Sachen aufbringen kann. Also, es gibt ganz viele verschiedene Moodles und ein Moodle ist so ähnlich wie eine Basisplatte von Lego. Und warum das so ist, sehen Sie jetzt. Auf diese große Basisplatte, auf ein Moodle, kann man sozusagen verschiedene Moodle-Kursräume anordnen. Das heißt, innerhalb einer Moodle-Installation gibt es Kursräume, in denen dann die Lernaktivitäten zwischen den Lernern und Lehrenden stattfinden. Sie sehen jetzt schon, diese Kursplatten, die auf dieser Basisplatte angebracht sind, sehen schon etwas unterschiedlich aus. Das hat damit zu tun, dass Moodle von vornherein schon verschiedene Kursraumformate mitbringt. Das hat einfach damit zu tun, dass Lernszenarien sehr, sehr unterschiedlich sind. Es gibt kurze Kurse, es gibt lange Kurse, es gibt Kurse, wo die Leute sich regelmäßig zwischendurch sehen und die Online-Lernphasen sehr kurz sind. Es gibt Kurse, wo die Online-Lernphasen vielleicht lang sind. Es gibt Kurse, die sehen sich überhaupt nie von Angesicht zu Angesicht. Und so unterschiedlich wie Lernszenarien sein können, so unterschiedlich kann Moodle auch eben angepasst werden. Und ein erster Schritt ist einfach, dass man sich schon mal das richtige Kursraumformat aussucht. Und dann kommt Moodle mit einer großen Bandbreite an verschiedenen Lego-Steinchen, sag ich mal so. Es gibt in dieser Metapher blaue Steinchen, die sind dafür da, dass man Sachen ablegen kann, sprich man kann sie archivieren, man kann sie zur Verfügung stellen. Es gibt rote Steinchen, die sind dafür da, die Kommunikation in so einer Lernergruppe zu ermöglichen. Es gibt grüne Steinchen, die werden benutzt, um Lernaktivitäten zu bewerten, um Lernende eventuell auch zu bewerten. Und dann gibt es meine Lieblingssteinchen, die gelben. Die sind dafür da, das Zusammenarbeiten von Lernenden und Lehrenden zu ermöglichen, um gemeinsam vielleicht Inhalte zu erstellen, um gemeinsam etwas herauszufinden, solche Sachen. Und das ist eigentlich das Besondere an Moodle, dass Moodle wirklich ganz bewusst einen Fokus auf diese gelben Steinchen gesetzt hat, auf das Zusammenarbeiten. Da unterscheidet es sich stark von anderen Lernplattformen, die da vielleicht noch nicht ganz so weit sind. Wenn wir uns die blauen Steinchen mal ein bisschen genauer angucken, also die Steinchen, die ich zum Ablegen benutze von Dateien zum Beispiel, damit sie die Lernenden anschauen, anhören, ansehen können, dann kann man diese verschiedenen Typen sozusagen unterscheiden. Ganz grob zusammengefasst kann man sagen, alles, was ich irgendwie als Datei abgespeichert habe, kann ich meinen Lernenden in einem Moodle-Kursraum zur Verfügung stellen. Das können Dateien sein, Das können Links auf andere Webseiten sein. Das können ganze Ordner, wo Dateien drin sind, sein. Ich kann selber Webseiten erstellen, die Inhalte vielleicht darstellen oder erklären. Ich kann Notizen machen und so weiter und so fort. Bei den roten Steinchen, das sind die Kommunikationssteinchen, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, die Kommunikation in einem Kurs am Laufen zu halten und zu ermöglichen. Zum einen gibt es dort die Foren. Das sind in meinen Augen wirklich die ganz zentralen Kommunikationsschnittstellen in einem Moodle-Kursraum. Ich kann also mehrere Foren zu den unterschiedlichsten Themen in einem Moodle-Kurs eingeben, um dort die Kommunikation über diese Themen zu ermöglichen. Ich kann auch Direktnachrichten verwenden. Das heißt, vielleicht möchte ich einfach nur mal ganz direkt mit einem einzelnen Lerner privat, ohne dass die anderen es lesen können, Informationen austauschen. Das kann ein Feedback sein, das kann vielleicht aber auch einfach nur ein kleiner Hinweis sein, irgend so etwas in der Richtung. Die Kalender kommunizieren auch, und zwar immer genau das, was demnächst anliegt zum Beispiel. Das kann ein Klausurtermin sein, das kann eine Raumverlegung sein, das kann aber auch ein Abgabetermin für eine Aufgabe sein. Moodle hat also ein eigenes Kalendermodul. Ich kann Newsfeeds in Moodle integrieren, diese sogenannten RSS-Feeds, um externe Nachrichten, die irgendwo im Internet veröffentlicht werden, in mein Moodle hineinzuholen. Und zwar so, dass sie immer aktuell sind. Ich kann Zweiergespräche führen, ich kann Chatrooms einrichten, in denen dann in Echtzeit synchron die Lernenden alle zur gleichen Zeit sich verständigen können. Ja, bei den gelben, bei den Zusammenarbeits- oder Kollaborationssteinchen gibt es auch die verschiedensten Möglichkeiten. Ich kann in sozialen Netzwerken zusammenarbeiten, die in Moodle hineinholen sozusagen, Moodle da sozusagen als, ja, als Startrampe benutzen. Ich kann in Blogs zusammenarbeiten, indem ich meine Gedanken vielleicht in einem Blog veröffentliche, andere Leute diese Gedanken aufnehmen, kommentieren, davon lernen. In Wikis kann ich gemeinsam Texte schreiben, Lexika erstellen, ein Themengebiet wirklich fundiert darstellen mit Verweisen auf eventuell andere noch relevante Themen und so weiter und so fort. Sie kennen alle wahrscheinlich das Prinzip von Wikipedia und sozusagen eine Mini-Wikipedia kann man von Lernenden erstellen lassen in einem Moodle-Kursraum. Sie können Glossare einrichten. Das Schöne an diesen Glossaren ist, Sie müssen das Glossar nicht selber als Lehrer komplett fertig einstellen. Das können Sie auch, wenn Sie mögen. Sondern Sie können das Glossar im Laufe eines Moodle-Kurses von Ihren Lernenden zusammenbauen lassen. Das heißt, immer wenn ein Fachbegriff eventuell verwendet wird und eine Definition gegeben wird, können die Lernenden das dort einstellen. Das Schöne daran ist, Moodle wird dann, wenn Sie es entsprechend konfiguriert haben, immer wenn ein Wort, was in einem Glossar definiert worden ist, das Wort markieren, sodass ich anschließend mit der Maus darauf klicken kann und dann die Erklärung zu diesem Wort bekomme. Foren sind gerade schon mal bei den roten Steinchen aufgetreten, die haben eine Doppelfunktion. Ich kann natürlich einfach Foren zur reinen Kommunikation benutzen. Man kann, ohne sich besonders anzustrengen, aber auch eigentlich sagen, dass Foren, die Kommunikation in Foren, auch schon eine Art der Zusammenarbeit ist. Wenn ich Informationen über Kommunikation austausche, arbeite ich eigentlich schon zusammen. Ich kann aber auch in Foren eben so zusammenarbeiten, dass man Informationen zusammenträgt. Foren können auch Dateianhänge haben, Forenbeiträge, sodass ich dort als Lernender meinen Mitlernenden Dateien zur Verfügung stellen kann, die dann anschließend diskutiert werden können. In Workshops können Leute gemeinsam sich Feedback geben zu Arbeiten, die gegeben worden sind. Ein kleines Szenario, wie so ein Workshop in einem echten Klassenraum aussehen würde, da wäre es unheimlich kompliziert, so eine Aktivität einzurichten. In Moodle ist es einfacher. Stellen Sie sich vor, Sie geben einen Essay-Titel. Jeder in der Klasse soll so einen Essay schreiben mit diesem Titel. Sie geben vorher ganz genau die Bewertungskriterien bekannt. Das heißt, Sie sagen, wie lang der Essay sein soll. Sie sagen, der muss eine Einleitung haben, der muss einen Schlussteil haben, der muss eine Argumentation haben, die immer pro-kontra ist zum Beispiel. Jedes Argument muss belegt werden und so weiter und so fort. Das heißt, Sie geben sehr genaue Kriterien vor und sagen dann, wie dieser Essay am Ende bewertet wird. Wenn Ihre Lernenden dann diesen Essay geschrieben haben, würden Sie den bei Ihnen einreichen und Sie würden neben Ihrem Namen auch noch sozusagen ein Codewort darauf schreiben. Also aus dem Fritz Müller wird vielleicht auf einmal Donald Duck. Dann würden Sie die Essays nehmen und Sie würden sich aufschreiben, den echten Namen mit dem Codenamen, würden anschließend den echten Namen schwärzen und jeden Essay 3 oder 4 Mal kopieren. Danach würden Sie nach dem Zufallsprinzip anderen Leuten diese Essays geben. Die können dann natürlich, weil nur noch der Codename zu sehen ist, nicht mehr wissen, wer welchen Essay geschrieben hat, also welchen Essay bekomme ich denn da eigentlich, würden dann aber anhand der vorher festgelegten Kriterien diesen Essay bewerten, würden ein qualitatives, ausformuliertes Feedback dazu geben. Anschließend, nach dieser Bewertungsphase, sammeln Sie alle bewerteten Essays wieder ein und anhand der vorher erstellten Liste können Sie ja wieder zusammensortieren. Aha, alle Essays Donald Duck, wo Donald Duck draufsteht, die gehören dem Fritz Müller und Sie könnten dem Fritz Müller 4 bewertete Essays geben, wo die Qualitätskriterien abgehakt worden sind, wo ein Feedback gegeben wird, was könnte man vielleicht besser machen, wie gut habe ich die Qualitätskriterien eingehalten und könnte dann anhand dieses Feedbacks lernen, wenn ich der Fritz Müller bin. Das Schöne daran ist aber, auch die Bewertenden lernen ja. Eventuell passiert es, dass die einen Essay bekommen, der viel, viel besser ist als der eigene. Das heißt, ich kann an einem guten Beispiel lernen. Es kann aber auch passieren, dass ich einen Essay bekomme, der ist vielleicht gar nicht so gut gelungen. Da muss ich dann natürlich überlegen, wie kann ich diesem Menschen, der diesen Essay geschrieben hat, ein gutes Feedback geben, so dass er weiter lernen kann und weiterkommt. Und da passiert bei mir in der eigenen Birne natürlich auch nochmal einiges, wenn ich so ein Feedback formulieren muss. Wenn Sie als Lehrer wollten, könnten Sie natürlich auch die Bewertungen, die die anderen vorgenommen haben, sich aufschreiben, wenn Sie aufgefordert haben, eine Note drunter zu schreiben zum Beispiel, und hätten so eine, ja, etwas vielleicht demokratischere Bewertung geschaffen, sodass eben andere Leute auch mitbewertet haben. Lektionen sind Darstellungen von Lerninhalten, die dann anschließend abgetestet werden. Sie können in Datenbanken Informationen zusammentragen lassen in einer Lernergruppe. In einer Seminargruppe an der Uni habe ich mit großem Erfolg eingesetzt eine Literaturdatenbank. Das heißt, es war klar, am Ende wird eine Hausarbeit geschrieben, die hat bestimmte Themen abzudecken. Und ich habe schon zu Beginn des Seminars regelmäßig Zeiten gegeben, wo die Leute in der Unibibliothek Materialien suchen sollten, die denn für das Schreiben dieser Hausarbeit relevant sind. Und damit dann nicht jeder anschließend für sich selber kämpft, sollten diese Funde anschließend in die Datenbank eingetragen werden, mit Signatur sogar, sodass dann andere Leute dieses Werk, was die Studierenden gefunden hatten, dann auch wieder auffinden können. Ja, das sind zum Beispiel einige Einsatzmöglichkeiten dieser kollaborativen Steinchen. Das sind also alles Module, die Moodle bereitstellt. Die grünen Steinchen habe ich schon erwähnt, das sind die Steinchen für die Bewertung. Wenn ich jetzt nochmal auf das Beispiel von dem Workshop zurückgehe, also diese Bewertungen, die dort vorgenommen werden, werden für mich als Lehrer, als Lehrender in einem Moodle-Kurs in mein Notenbuch eingetragen. Genauso passiert das eben bei allen Sachen, die ich im Moodle mache, kann ich, oder bei fast allen Aktivitäten, kann ich Bewertungen vornehmen, entweder selber als Lehrer oder vielleicht sogar andere Leute bewerten lassen und die werden dann in dieses Notenbuch eingetragen. Ich kann eigene Bewertungsskalen entwickeln. Das kann in einem schulischen Kontext von sehr gut bis ungenügend sein. Das kann aber auch eine Punktzahl von aus 50 sein. Das kann aber auch eine Prozentzahl sein. Sie können ganz andere Skalen sich ausdenken, die vielleicht gar nichts mit einem etablierten Notensystem zu tun haben. Da ist alles möglich, sind Sie sehr frei. Sie können Aufgaben aufgeben, die dann von den Lernenden gelöst werden, bearbeitet werden und Sie können anschließend dann die Bearbeitung dieser Aufgabe auch bewerten und mit einem Feedback versehen. Ja, und Sie sehen, das sind also ganz viele verschiedene Standardsteinchen, die es da gibt und die kann man dann benutzen, um seinen Moodle-Kursraum jeweils dem eigenen Lernszenario entsprechend anzupassen, so dass er halt für das eigene Lernszenario relevant ist. Jetzt gibt es aber auch ganz viele andere Module, die von Leuten entwickelt worden sind, die gesagt haben, ich brauche aber noch was anderes. Also diese Module, die Moodle hat, die sind gut, die benutze ich auch. Aber um mein Lernszenario wirklich gut zu realisieren, brauche ich noch andere Sachen. Und da hat halt eben die Moodle-Community viele Sachen noch zusätzlich entwickelt, die man, wenn man möchte, zusätzlich in sein Moodle hineinholen kann. Das sind dann Plugins, Blöcke, Filter, Aktivitäten, die noch gemacht worden sind. Und da sehen Sie so eine kleine Übersicht der zur Verfügung stehenden Aktivitäten. Ja, und am Ende sieht ein Moodle-Kursraum dann sehr, sehr individuell aus. Es gibt also Kursräume, die haben vielleicht ganz viele von diesen gelben kollaborativen Steinchen, weil da viel Zusammenarbeit betrieben wird. Es gibt vielleicht andere Szenarien, wo die Leute sich sehr, sehr regelmäßig von Angesicht zu Angesicht in den Gruppen sehen, wo sie vielleicht hauptsächlich nur Informationen bereitstellen müssten. Das heißt, da würden dann sehr viele von den roten, von den Kommunikationssteinchen in einem Moodle-Kurs zu finden sein. Und dieser Blend, dieser Mix aus den Steinchen, wie die dann miteinander verknüpft sind, das macht dann sozusagen einen Moodle-Kursraum aus. Über den Zugang müssen wir noch reden. Moodle ist ja eine Plattform, die über das Internet zugänglich dann ist. Und da ist es immer wichtig zu wissen, wer kann denn eigentlich sich angucken, was in meinen Moodle-Kursräumen passiert? Wer hat da Zugriff auf die Daten, die dann da letztendlich liegen? Es gibt ein Rechte- und Rollensystem in Moodle und verschiedene Rollen sind mit verschiedenen Rechten versehen. Ein Admin auf einer Moodle-Installation kann eigentlich immer alles machen. Er kann die komplette Moodle-Installation verändern, anpassen und er kann sich alles angucken, was auf dieser Moodle-Installation passiert. Lehrer oder Trainer, wie auch immer Sie die Lehrenden in Ihrer Institution nennen, die können in den Kursräumen, wo sie unterrichten, sehen, was dort passiert und können die auch verändern. Können dann eben die einzelnen Module so dort einsetzen, dass dort eine reiche Lernerfahrung stattfinden kann. Ne? Schülerinnen oder Teilnehmerinnen, wie auch immer die bei Ihnen heißen, können in einem Moodle-Kursraum in der Regel nichts verändern, es sei denn, sie haben das Recht von Ihnen bekommen, sondern können nur teilnehmen. Das heißt, sie können keine einzelnen Module einstellen, aber sie können in den Modulen dann arbeiten, können also in einem Forum einen Beitrag schreiben oder können eine Aufgabe einreichen und so weiter und so fort. Wenn Sie mögen, können Sie in einem Moodle-Kursraum Gästen auch einen Zugriff zulassen. Und Gäste können in der Regel nur gucken, aber nichts verändern. Die können also sehen, was da ist. Das hat manchmal den Sinn vielleicht, wenn Sie einen besonders guten Moodle-Kurs entwickelt haben und Sie wollen damit ein Seminar zum Beispiel begleiten und Sie möchten, dass sich Leute für dieses Seminar anmelden, dann könnten Sie zum Beispiel schon den Leuten einen Blick in den Moodle-Kursraum gewähren, sodass sie schon einen Eindruck kriegen, was wird denn da so passieren, was erwartet mich da, was gibt es da schon für Informationen, bevor sie sich dann zum Beispiel für dieses Seminar dann anschließend anmelden. Also man könnte sagen, ist eventuell auch ein Marketinginstrument. Ja, und jetzt sehen Sie da noch eine Gruppe von Menschen unten rechts. Die sind stellvertretend für die ganzen Rollen, die Sie selber frei definieren können. Also wenn Sie eine Rolle brauchen in Moodle, dass jemand nur bestimmte Sachen machen darf, aber andere vielleicht nicht, und die Standard-Moodle-Rollen geben das nicht her, dann können Sie selber solche Moodle-Rollen definieren. Moodle ist also komplett anpassbar für den Admin. Und so kann man sich halt eben verschiedene Daten in Moodle angucken. Wie gesagt, als Admin hat man Zugriff auf alle Daten, als Lehrer hat man eigentlich nur Zugriff auf die Daten, die für mich persönlich relevant sind. Ja, und als Teilnehmer habe ich Zugriff auf die Daten, die für den Teilnehmer persönlich relevant sind. Forenbeiträge, die andere geschrieben haben und so weiter und so fort. Das Tolle ist, Moodle ist robust, es ist sicher, dafür sorgen die Programmierer von Moodle Headquarters. Es gibt regelmäßig Sicherheitsupdates, wenn das sein sollte. Das kennen Sie von Ihrem Betriebssystem auch. Moodle ist klein, das heißt, Sie brauchen nicht eine wahnsinnig anspruchsvolle Hardware, um Moodle darauf laufen zu lassen. Moodle läuft auf Einzelrechnern, wenn Sie es mal ausprobieren wollen, aber in der Regel ist es besser, das natürlich in einem Netzwerk oder im Internet zur Verfügung zu stellen. Das heißt, Sie können das intern in einem LAN laufen lassen oder aber in einem Internetserver. Dafür gibt es Hosts oder Provider, Moodle-Partner, die diese Dienstleistung anbieten, sodass Sie sich selber eigentlich gar nicht um das Moodle kümmern müssen, sondern die kümmern sich darum, dass Moodle läuft, dass Moodle so aussieht, wie Sie es wollen. Und Sie können dann sicher sein, dass Sie immer eine sichere Version von Moodle laufen haben. Moodle wird weltweit eingesetzt von ganz großen Lernergemeinschaften, wie zum Beispiel der Open University, bis zu ganz kleinen Gruppen, die vielleicht da kleine Projekte drüber laufen lassen. Und Sie sehen, dadurch, dass es so anpassbar ist, ist es eben auch für alle Institutionen einsetzbar. Moodle ist Open Source. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Programmiercode von Moodle offen einsehbar ist. Das bedeutet auch, dass Moodle an sich kostenlos ist. Moodle ist aber so kostenlos eher wie ein geschenkter Welpe und nicht so kostenlos wie ein Freibier. Ein Freibier, das trinken sie aus und haben Spaß daran. Beim geschenkten Welpen ist es so, man freut sich auch darüber, aber es entstehen natürlich anschließend Verpflichtungen. Und die möchte ich hier auch durchaus erwähnen. Wenn Sie ein Moodle haben, müssen Sie halt eben dafür sorgen, dass Moodle immer auf dem neuesten Stand ist, dass die Sicherheitsupdates eingefahren werden, dass Sie Moodle warten, das heißt, Sie gucken, sind wirklich die Teilnehmenden dort in den richtigen Kursen und so weiter und so fort. Aber, wie gerade schon erwähnt, dafür gibt es auch Moodle-Partner, die sich dann um einen Großteil dieser Aufgaben für Sie kümmern können. Ja, hier noch einmal ganz kurz der Hinweis. Ich habe diese Präsentation nicht von null erstellt, sondern sie basiert auf der Arbeit von Thomas Lasic, dem Educational Researcher at Moodle HQ. Und da finden Sie noch einmal auch, dass diese Präsentation unter einer Creative Commons Lizenz steht. Das heißt, Sie dürfen sie gerne nehmen, weiterverwenden, anpassen und so weiter und so fort, solange Sie das für einen nicht kommerziellen Zweck tun und diese Seite drin lassen und dann einfach eben dabei schreiben, dass Sie es basierend auf dieser Version verändert haben. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass Sie einige Fragen über Moodle in dieser Präsentation beantwortet bekommen haben. Ich bedanke mich. Auf Wiederhören.